Prüfungsbeispiel 3. Auszüge aus der Rede des deutschen Bundespräsidenten Horst Köhler zum Thema Bildung für alle, gehalten in Berlin am 21. September 2006. Sehr geehrter Herr Schulrektor Lüttke, meine Damen und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler, im vergangenen Jahr erreichten in Deutschland 80.000 Jungen und Mädchen keinen Schulabschluss. Es fehlen Ausbildungsplätze, in diesem Herbst wahrscheinlich 30.000. In Deutschland erwerben vergleichsweise wenig junge Menschen die Hochschulreife und zu wenige schließen ein Studium ab. Andere Nationen wandeln sich mit Begeisterung zu Wissensgesellschaften, in denen Lernen und Können als Auszeichnung gelten. Deutschland tut sich schwer damit. Wir hören von Schulen, in denen Gleichgültigkeit, Disziplinlosigkeit, ja Gewalt den Alltag bestimmen. Ein Kind aus einer Facharbeiterfamilie hat im Vergleich zu dem Kind eines Akademikerpaares nur ein Viertel der Chancen, aufs Gymnasium zu kommen. Bildungschancen sind Lebenschancen. Sie dürfen nicht von der Herkunft abhängen. Darum werde ich immer auf der Seite derer sein, die leidenschaftlich für eine Gesellschaft eintreten, die offen und durchlässig ist und dem Ziel gerecht wird, Bildung für alle. Auf dieses Ziel müssen wir hinarbeiten. Gute Bildung stellt den ganzen Menschen in den Mittelpunkt. Der Blick auf das Individuum, das muss auch heute unser Ausgangspunkt sein. Zuallererst hilft gute Bildung uns, das zu entwickeln, was in jedem Einzelnen von uns steckt. Jeder kann etwas und jeder braucht die Chance, sich durch Bildung weiterzuentwickeln und mehr aus dem eigenen Leben zu machen. Bildung bedeutet nicht nur Wissen und Qualifikation, sondern auch Orientierung und Urteilskraft. Bildung gibt uns einen inneren Kompass. Sie befähigt uns, zwischen wichtig und unwichtig und zwischen gut und böse zu unterscheiden. Bildung hilft, die Welt und sich selbst darin kennenzulernen. Aus dem Wissen um das eigene kann der Respekt für das andere, das Fremde, wachsen. Und sich im Nächsten selbst erkennen, heißt auch, fähig sein zu Empathie und Solidarität. Gute Bildung ist und bleibt für den Einzelnen auch die wichtigste Voraussetzung für gesellschaftliche Anerkennung und berufliches Fortkommen. Zwar bietet selbst Bildung keinen absoluten Schutz vor den Risiken am Arbeitsmarkt, aber die Berufs- und Beschäftigungschancen eines Menschen steigen, je besser er gebildet und ausgebildet ist. Der globale Wettbewerb ist längst ein Wettbewerb der Bildungssysteme. Und da zählt eben auch, wie lange eine Ausbildung dauert und wie alt zum Beispiel ein Akademiker ist, wenn er seine erste Stelle antritt. In der Welt von heute ist es nicht gleichgültig, ob junge Menschen in ihrer Heimat gute Lern- und Arbeitsbedingungen finden oder ob sie die lieber im Ausland suchen. In der Welt von heute ist es nicht gleichgültig, ob ein Land seinen Bedarf an Facharbeitern, Ingenieuren und Naturwissenschaftlern selbst heranbilden kann oder ob es in diesen Schlüsseldisziplinen auf Zuwanderung von außen hoffen muss. In Deutschland leben über 15 Millionen Menschen mit ausländischen Wurzeln. Die Hälfte davon hat einen deutschen Pass. Heute hat jedes vierte Neugeborene in Deutschland mindestens einen ausländischen Elternteil. In wenigen Jahren werden etwa 40% der Menschen in Deutschlands Großstädten eine Migrationsgeschichte haben. Jeder von ihnen prägt unser Land mit. Auch das macht Deutschland aus. Also geht es schlicht um die Frage, wie wir unsere gemeinsame Zukunft gestalten. Und da geht es eben uns alle an, dass fast jeder fünfte ausländische Jugendliche die Schule ohne Abschluss verlässt. Dass 4 von 10 jungen Menschen mit Migrationshintergrund keine abgeschlossene Berufsausbildung haben und dass die Chance, eine qualifizierte Ausbildung zu bekommen, für ausländische Jugendliche nur halb so hoch ist wie für Deutsche. Die Folgen sind bekannt. Die Arbeitslosenquote der Ausländer in Deutschland ist doppelt so hoch wie die der Einheimischen. Das sind keine guten Voraussetzungen für den Zusammenhalt und den wirtschaftlichen Erfolg unserer Gesellschaft. Integration fordert beide Seiten. Unsere Gesellschaft muss Zuwanderern gute Bildungschancen bieten. Und die Zuwanderer müssen sich im Klaren darüber sein, was auf ihrer Seite den Bildungserfolg fördert. Zum Beispiel zeigen Untersuchungen, dass eine gute Leseleistung von Schülern, deren Eltern zugewandert sind, sehr davon abhängt, dass in ihren Familien Deutsch gesprochen wird. Und von den Deutschkenntnissen und der Lesekompetenz der Kinder hängt dann wiederum entscheidend ab, wie gut sie in der Schule insgesamt mitkommen. Meine Damen und Herren, was brauchen wir, um in unserem Land mehr und bessere Bildung zu erreichen? Erstens, Bildung braucht Anerkennung. Wer jungen Menschen Bildung vermittelt, hat Achtung und Unterstützung verdient. Und wer mit Freude lernt und sich mit Eifer neues Wissen aneignet, hat Anspruch auf Wertschätzung und Respekt. Anerkennung, das ist immer noch der stärkste Motivationsfaktor. Bildung braucht zweitens Anstrengung. Um etwas zu lernen, ob nun Mathematik oder ein Musikinstrument, ob Judo oder Vokabeln, braucht man Zielstrebigkeit, Übung und Ausdauer. Das macht nicht immer Spaß, aber die Mühe wird meist belohnt. Mit der Freude am Erfolg wird sie belohnt. Diesen Zusammenhang kennt jeder von uns, aber beim Thema Bildung ist er zunehmend vernachlässigt worden. Auch darum verlieren viele in Schule und Ausbildung zu schnell den Mut und geben auf. Und schließlich drittens, Bildung braucht Vorbilder. Bildung lebt davon, dass Menschen sich am guten Beispiel anderer orientieren, dass sie sich begeistern und mitnehmen lassen. Jeder kann Vorbild sein. Eltern, Nachbarn, Trainer, Lehrer, Klassenkameraden. Wenn es um Bildung geht, muss auch über Geld gesprochen werden. Und was ist uns heute Bildung wert? Nur jeder 10. Euro, den die öffentliche Hand in Deutschland ausgibt, fließt ins Bildungswesen. Bei den Ausgaben für die allgemeinbildenden Schulen liegen wir deutlich unter dem Durchschnitt der OECD-Länder. Und der Abstand hat über die letzten Jahre zugenommen. Warnen möchte ich in diesem Zusammenhang vor dem Trugschluss. Wir könnten das Problem durch eine bloße Umverteilung innerhalb der Bildungsausgaben lösen. So richtig es ist, dass wir mehr Geld für frühkindliche Bildung und Erziehung ausgeben müssen, so falsch wäre es, dafür beispielsweise die Hochschulausgaben zu kürzen. Wir brauchen angemessene Finanzmittel für alle Bereiche des Bildungswesens, denn unsere Bildungsausgaben sind insgesamt zu niedrig. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Ich bin in unserem Land vielen Menschen begegnet, die lernen und etwas aus sich machen wollen. Alle diese Menschen haben Anspruch darauf, dass unser Land die besten Voraussetzungen für Bildung schafft. Dafür kommt es auf uns alle an. Auf unsere Einstellung, auf unsere Anstrengung, auf unser Vorbild. Bildung für alle, das gelingt am besten, wenn sich alle dafür einsetzen, wenn wir alle uns bewegen. Was hindert uns? Auf geht's. Dankeschön.